dein Baum mit einer Krone, die weit, weit, weit, weit über Felder zeigt. Alt wie ein Baum möchte ich werden, mit Wurzeln, die nie ein Sturz wird. Alt wie ein Baum.